Auf der Straße der Befreiung aß ich meine letzte Bockwurst mit Brot. Doch jetzt bin ich klüger, hat's fast vergessen. Tiere soll man streicheln und nicht essen. Nie wieder Fleisch in meinem Bauch. Ich sag's mir von nun an, Porree tut's auch. Boah, ey Porree, dick und lang. Boah, ey Porree, der macht's lang.